Allein sein, Fräulein, die Welt kann nur schön zu zweit sein. Es ist Frühling, es ist Frühling, merken Sie nichts davon. Fräulein, ein Thema bewegt heute jeden. Fräulein, wir wollen von der Liebe reden. Es ist Frühling, merken Sie nichts davon. Ich kann Ihnen so viel Herrliches bieten, Lenz und Liebe und einen Strauß von Frühlingsblüten. Fräulein, drum dürfen Sie nicht allein sein. Fräulein, die Welt kann nur schön zu zweit sein. Hallo, Fräulein, heute Abend bring ich Sie nach Haus. Hallo, Fräulein, heute Abend bring ich Sie nach Hause.